Ist denn jemand, der auf sein Gesicht gestürzt einhergeht, eher rechtgeleitet oder jemand, der aufrecht auf einem geraden Weg einhergeht?